Praise the Lord. Hallelujah. We are going to continue with our message. Es geht weiter mit unserer Botschaft. Which is the Holy Spirit and Jesus. Der Heilige Geist und Jesus. You know, Jesus needed the Holy Spirit. Jesus brauchte den Heiligen Geist. Without the Holy Spirit, he could do nothing. Ohne den Heiligen Geist konnte er nichts tun. So also, God's children today. Genau wie Kinder Gottes heute. Without the Holy Spirit, ohne den Heiligen Geist, we can do nothing. Können wir nichts tun. You know, Jesus told the disciple. Jesus hat zu den Jüngern gesagt. When he was about to leave here on earth. And go to the Father. Diese Erde verlassen hat und zum in Vater Acts 1. Go to Acts 1. Apostelgeschichte 1. Praise the Lord. Hallelujah. Acts 1. Have relationship with the Holy Spirit, please. Hab Beziehung mit dem Heiligen Geist. It's so important. Das ist wichtig. Amen. Amen. He's the strengthener. He's the comforter. Er macht uns stark. He's the one that leads. Er tröstet uns. Amen. We need him so much. Wir brauchen ihn. When Jesus was after the resurrection and when he was going to go into heaven, the invisible heaven, amen. And from verse 4 of Acts 1. Apostelgeschichte 1, Vers 4. And being assembled together with them. Commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which said, He you have heard of me. Amen. Amen. For John truly baptized with water. Amen. Amen. But you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Praise the Lord. Amen. You know what water baptism is. Du weißt, was die Wassertaufe ist. Amen. Amen. You have been soaked into the water. Amen. Taucht in das Wasser. Born again is the spirit of Jesus coming inside of you. Wiedergeburt bedeutet, dass der Geist von Jesus in uns hineinkommt. So many of us, because we don't know. You know, you cannot feel the spirit. Und weil wir den Geist nicht fühlen können. Your five senses cannot know the spirit. Nur fünf Sinne können den Geist nicht. They are not designed to function in the spirit world. Wir können the five senses. In den fünf Sinnen in der geistlichen Welt wirken. With the five senses, you cannot see the spirit world. Und mit fünf Sinnen kannst du das Geistliche nicht sehen. You have to live above the five senses before you can live in the spirit world. Du musst die fünf Sinne hinter dir lassen, damit du in der geistlichen Welt leben kannst. Amen. Amen. And you know, and because of that, we don't even know if we are even born again. Und deswegen wissen wir noch nicht mal, ob wir wiedergeboren sind. We don't even know if we are saved. Ob wir errettet sind. We question our salvation. Wir stellen unsere Errettung in Frage. Are we saved or not? Sind wir errettet oder nicht? Amen. Amen. Don't question it. Wir sollten unsere Rettung nicht fragen. It's as simple as ABC to be saved. It's so easy. Amen. Sicherheit in seiner Wiedergeburt zu haben, you know, ist einfach. You know, Jesus said that it's so easy. Jesus hat gesagt, es ist einfach. That is in Matthew 11. Put something here. Let's go to Matthew 11. Amen. Matthew 11. Matthew 11, from verse 27. He said, all things are delivered unto me of my Father. It's Jesus that is speaking here. Jesus spricht hier. And no man knoweth the Son, but the Father. Neither knoweth any man the Father, save the Son. And he to whomsoever the Son will reveal him. It's only Christ that can reveal himself to us. Nur Christus kann sich uns offenbaren. He is God. Er ist Gott. Without him, you cannot know him. Du kannst Jesus ohne Jesus nicht kennen. You know, you need him to know him. Du brauchst Jesus, um Jesus zu erkennen. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said, come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Ask yourself, are you resting today? Frage ich selbst, ruhst du dich aus? Jesus said, he will give us rest. Jesus sagt, er gibt uns Ruhe. Amen. Amen. Are you resting today? Sind wir in der Ruhe von Christus? You have to know how to rest. Wir müssen wissen, wie wir in der Ruhe von Christus Christ's sind. Word is a word of rest. Die Welt von Christus ist eine Welt der Ruhe. In the natural world, there is no rest. In der natürlichen Welt gibt es keine Ruhe. There is no amount of money that can give you rest. Egal wie viel Geld du hast. You will always see those that have more than you. Du wirst immer auf die schauen, die mehr haben. I want to be like them or to be greater than them in money. Genauso viel Geld oder mehr haben als sie. But in Christ, well, you don't even need to have money. Aber der Welt von Christus musst du nicht mehr Geld haben. Amen. Upon all the money, they cannot even still rest. Sie haben so viel Geld, aber können sich dennoch nicht ausruhen. Amen. If you look at their depression everywhere. Dennoch sind sie depressiv. They have, if you are just looking at them naturally, it's as if they have everything. Wenn du von außen auf sie schaust, denkst du, sie haben alles. Even the so-called God children. Selbst die Kinder Gottes. Because they don't know the truth. Aber sie weit nicht kennen. You know, they also get the same result like them. Kriegen sie die gleichen Symptome wie sie. You don't know the truth. Wenn du die weit nicht kennst. You will be like them. Wirst du so wie die Welt sein. You will be depressed like them. Wirst du depressiv sein wie die Welt. You will be frustrated like them. Wirst du frustriert sein wie die Welt. Because you don't know the truth. Weil du die Welt nicht kennst. Amen. Amen. Christ's rest is different from the natural rest. Die Ruhe von Christus ist anders als die Ruhe. It's like his water. Genau wie sein Wasser. You know, he told that woman, I will give you my water. Er hat zu der Frau gesagt, ich gebe dir mein And Wasser. You will never thirst again. Und ihr werdet niemals wieder durstig sein. You will never need another water again. Wieder ein anderes Wasser. Amen. Amen. We have to know God's, you know, Christ's words, his own word. Wir müssen die Worte von Christus erkennen. Amen. Amen. He called the Holy Spirit water. Er nennt den Heiligen Geist Wasser. You get it. He said, I will give you my water. Ich gebe euch mein Wasser. He was talking about the Holy Spirit. Hat über den Heiligen Geist gesprochen. And without the Holy Spirit, you cannot rest. Ohne den Heiligen Geist kannst du dich nicht ausruhen. You need the Holy Spirit to help you to rest. Du brauchst den Heiligen Geist, der dir hilft, dich auszuruhen. You need him to help you to rest. Du brauchst ihn, damit du dich ausruhen kannst. That is why, you know, when you are even speaking in tongues, the Bible call it rest. Wenn du Zungen betest, denn die Bibel ist Ausruhen. Amen. Amen. We call it rest. Das ist ein Ausruhen. Jesus said here that I will give you rest. Jesus sagt, er gibt uns Ruhe. Then he said, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your soul. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Verse 30. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Verse 30 is where we are going to. He said, for my yoke is easy, salvation is easy. Denn mein Joch ist sanft. Rettung ist einfach. Praise the Lord. He's so easy that people einfach. Cannot believe it that they are safe. Und deswegen glauben Leute nicht, dass sie errettet sind. You have to be in the spirit to know that you are saved. Du musst im Geist sein, um zu glauben, dass du errettet bist. If you are in the natural with your five, you know, with your five senses, you can never believe you are saved. Mit deinen fünf Sinnen wirst du nicht glauben, dass du errettet bist. It's like Joseph. Wie Josef zum Beispiel. You know, the Bible called him a prosperous man. Die Bibel hat ihn einen wohlhabenden Menschen genannt. With five senses, it was a lie. Aber mit den fünf Sinnen ist es eine Lüge. Five senses is evil. Die fünf Sinne sind bösartig. Except to now bring it under Christ. Wenn sie nicht unter dem Gehorsam von Christus sind. Amen. It will tell you that you are nothing. Dann wird es dir Nobody sagen, love you. Das ist nichts, dass du ein Nichts bist. That's, you know, people, it will make you to be depressed. Es wird dich depressiv machen. Nobody loves you. Nobody wants you. Niemand will dich. No, nothing is working for you. Nichts funktioniert. Just look at you. Schau dich doch an. Five senses is walking. Die fünf Sinne, die sprechen. You better learn to live in this spirit. Du musst mir lernen, im Geist zu leben. That will tell you that if I have Jesus, I have everything. Der sagt, dass wenn wir Christus haben, there is nothing I'm in need of. Ich habe keinen Mangel. He said, we are to give him thanks and wanting nothing. Wir sollen Danksagung geben. Wir sollen Danke. Wir sollen dankbar sein. Rejoice always. Und zufrieden sein mit Christus. Rejoice always and tarry wanting nothing. Freuen. Be satisfied zufrieden with him. Zufrieden sein mit ihm. Praise the Lord. Halleluja. For my yoke is easy and my burden is light. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Because he's the one carrying the load. Denn er trägt die Last. And not you. Nicht du. If you are the one still carrying the load, you better give it to Jesus. Übergebe sie lieber Jesus. Whatever it is, give everything, like everything. Let him carry the load. Amen. He said, come unto me. He did not say, go to your mother. Kommt her zu mir, hat er gesagt, nicht geh zu deinem Mutter. He did not say, go to your father. Geh zu deinem Vater. He did not say, go to friends. He did not even say, go to pastor. Oder zum Pastor. He said, come unto me. Dann kommt zu mir, hat er gesagt. You have the Holy Spirit. Du hast den Heiligen Geist. You know, the whole God is inside you. Gott ist in dir. And you pity yourself. Und dennoch bin mitleidig. You look down on yourself. Und schau noch von you see Mutter. Yourself as nothing. Denken sind nichts. I thank God for Joseph once again. Ich danke Gott für Josef. He did not see himself as nothing. Er hat sich selbst nicht als niemand gesehen. He believed that he was a prosperous man. Er hat das geglaubt, was Gott gesehen hat. You know, Elijah believed that those that be with them are more than those that be with those people. Elijah hat geglaubt, dass die bei ihnen sind, he believed, mehr als die bei until you believe, it can never belong to you. Sein Feind waren und erst wenn du es glaubst, ist es auch für dich so. Amen. Amen. The Holy Spirit will help you to believe. Der Heilige Geist wird dir helfen zu glauben. If it is even 5 minutes a day. Es sind nur 5 Minuten am Tag. Amen. Remind yourself of the Holy Spirit. Erinnere dich an den Heiligen Geist. Praise the Lord. Halleluja. I'm praying the Spirit. Und bete im Geist. Go back to Acts 1. Amen. Apostelgeschichte 1. Praise the Lord. Hallelujah. From verse 4 again. And being assembled together with them, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father. We said, he, you have heard of me. There is the promise of the Father. Es gibt die Verheißung des Vaters. You see, he promised us the Holy Spirit. Er hat uns den Heiligen Geist versprochen. We have the Holy Spirit today. Apostelgeschichte 1, Vers 4. Wir haben den Heiligen Geist heute. Amen. Amen. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? You know, we ask some question that, so, you know, some question that we ask is so funny. Eine Frage, die wir stellen, ist merkwürdig. And the Lord he knows that we don't even know what we are asking. Und der Herr weiß, dass wir nicht mal wissen, was wir fragen. It's like the sons of JBD. No, they asked. They told Jesus, will you allow us to sit with you on that day, one on the right hand and one on the left? You know, the people ask questions that they don't even know the real meaning of what they are asking. Manche stellen Fragen und sie wissen die Bedeutung von dem, was sie fragen, gar nicht. You know, in verse 6, it says, when they therefore we have come together, they ask of him, saying, Lord, will thou at this time restore again the kingdom to Israel? You know, they talked about restoration. Sie haben über Wiederherstellung gesprochen. That is giving back. Zurückgeben. Amen. Things coming back again. Amen. Zurückkommen. Then again the kingdom of Israel. Das Königreich Israel. They don't even know the true Israel. Sie kennen das wahre Israel gar nicht. Amen. Amen. For them, the natural Israel is the Israel. Für sie ist das natürliche Israel Israel. And they don't know that for Jesus, it is not about Israel as a country. Sie wissen nicht, dass es bei Jesus nicht it. Um Israel als ein Land geht. It's not about Israel. Israel as a country is like Nigeria as a country. Weil Israel ist wie jedes andere Land auf dieser Welt. Amen. Amen. Yeah, there's no difference. Es ist kein Unterschied. But you know, Everything before Christ, they were a shadow of things to come. Alles war ein Schatten von den Sachen, die kommen werden. Amen. Amen. That's Colossians, Colossians 2. It said they were all shadow of things Schatten to come. Von den Dingen, die kommen werden. Amen. Amen. We have restoration today. Wir haben Wiederherstellung wieder heute. The kingdom belong to us. Das Königreich Gottes gehört the uns. True Israel are das wahre God Israel children. Sind wie Kinder Gottes. You know, yeah, Jesus, we don't even know how to explain to them or help them to understand. Because how are they going to get it? Wie sollen sie das verstehen? They cannot understand it. When you know, when Jesus tells them that the true Israel are not these people. Wenn Jesus ihnen sagt, dass diese Leute sind nicht das wahre Israel. You know, then look at what Jesus said to them. And he said unto them, it is not for you to know the time or the season which the Father hath put in his own power. Amen. Amen. I don't need to explain to you now. You cannot understand it. You know, in John 16, he said, I have so many things to that I would like to tell you. Vieles will ich euch erklären. To reveal to you. Will ich euch offenbaren. But you cannot get them now. Aber jetzt werdet ihr das nicht verstehen. John 16. Put something here. Let's go to John 16. Johannes so that 16. You see it yourself. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You need the Holy Spirit. Du brauchst den Heiligen Geist. You need him. You need him. He is a gentleman. Er ist höflich. And he loves invitation. Und liebt Einladung. He loves to know to. He always wants you to know that he's there for you. Er möchte, dass du weißt, dass er da ist für he dich. He loves to that you remind yourself of him. If you, anything you want to do, alles, was wir tun sollen, remember, wir müssen ihn erinnern. Remind yourself of the Holy Spirit. Und den Heiligen Geist erinnern, dass er da ist. In your exam, your exam hall, or anywhere, anywhere, wherever. Praise the Lord. Hallelujah. John 16. Johannes 16. So, can you help us to read verse 12, Schatz? Johannes 16, Vers 12. Noch vieles hätte ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. You get it. He said, I have many things to tell you. You know why? You cannot get it now. Aber jetzt werdet ihr es nicht verstehen können. You know, what you know, professor, they don't know it. Das, was du weißt, weiß ein Professor nicht. No education can give it to them. Weil keine Bildung das einem offenbaren Christ kann. Nur Christus kann einem das offenbaren. Because what you know, they are spiritual. Was wir wissen, they are mystery. Ist ein Geheimnis. They are God's mystery. Gottes Geheimnisse. Amen. What you know, they are God's mystery. Sind Gottes verborgene Geheimnisse. That the Holy Ghost is now helping us to know that. Der Heilige Geist uns offenbart. We need the Holy Ghost. Wir brauchen den Heiligen without Geist. The Holy Ghost, I cannot damit know what er uns das Zeichen kann, weil ohne den Heiligen Geist Amen. Kann ich nicht mal das erklären, was ich hier predige. Praise the Lord. Halleluja. The hidden wisdom of God is die verborgene Weisheit Gottes ist das, was wir it's wissen. What the Holy Spirit is revealing ist das, was to der Heilige Geist uns zeigt. Amen. Amen. No professor know it. Das weiß kein Professor. They cannot even understand it. Er kann es nicht mehr verstehen. If you want, they want to receive it with just their ordinary, their natural brain will burst. Wenn sie versuchen würden, das zu verstehen, dann würden sie durchdrehen. Look at it. He said, I have yet many things to say unto you, but you cannot bear them now. Your brain cannot bear them now. Euer Verstand kann das nicht ertragen. Your mind cannot bear them. Eure Gedanken können das nicht ertragen. Howbeit, when he, the Spirit of Truth, is come, he will guide you into all truth. For he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak. And he will show you things to come. He will show you things to come. Er wird uns zeigen, was zukünftig ist. You know, some people they are so worried about the future. Einige Leute machen so viele Sorgen. Why don't you go to the Holy Spirit? Weshalb gehen wir nicht zum Heiligen so Geist? So that he will show you things to come. Damit er uns Dinge zeigt, Amen. Die kommen werden. The Lord revealed everything. He gave us His word. Der Herr hat uns sein Wort gegeben, seine Wahrheit. You see, he gave us the Holy Spirit. Er gab uns den Heiligen Geist. No, that what you don't know. Was wir nicht wissen. The Holy Spirit will help you to know. Kann uns Heiliger Geist zeigen. There is nothing hidden before the Holy Spirit. Nichts ist verborgen für den Heiligen Geist. Nothing is hidden. Nichts ist verborgen für ihn. If you have any question to ask, wenn du eine Frage hast, spend time with the Holy Spirit. Verbring Zeit mit dem Heiligen Geist. He will reveal things to you that you. Er wird die Dinge offenbaren. Praise the Lord. Hallelujah. And he will show you things to come. Verse 14. He shall glorify me. It's not the Holy Spirit without Jesus. Aber es ist nicht der Heilige Geist ohne Jesus. Amen. Amen. And it's not the Holy Spirit under law. Es ist auch nicht der Heilige Geist unterm Gesetz. The Holy Ghost work under grace alone. Der Heilige Geist arbeitet nur in der Gnade. Under grace is you depending on Jesus. Die Gnade bedeutet, dass du dich auf Jesus verlässt. I'm not seeing the mistake you are doing. Und nicht die Fehler siehst, die du tust. I'm not seeing how many times you pray. Oder wie oft du betest. I'm not seeing whatever you are, you know what the flesh is doing. Aber das siehst, was das Fleisch sieht. See what Christ did for you. So, that's under grace. Schaust, was Christus für dich getan hat. That's how to be under grace. So sind wir in der Gnade. That's by seeing what Christ did for you. Indem wir das sehen, was Christus für uns getan hat. Praise the Lord. Halleluja. Under law you see what you are doing for God. Im Gesetz sehen wir das, was wir für Gott tun. Under law you see what you are doing for people. Oder was wir für Leute machen. Under law you see what you do for yourself. Und was wir für uns selbst machen. But under grace is what Jesus did for aber in der you. Gnade sehen wir, schauen wir nur auf das, was Jesus für uns getan Remind hat. Remind yourself of what he did for you. Erinnere dich an das, was Jesus für dich getan Amen. Hat. Amen. He left heaven to come and die because of you. Zurückgelassen und ist dafür ist gestorben für dich. That alone, if you can meditate on that a whole day, that alone is enough. If you can not even carry the Bible. Das reicht. It's enough for you to rejoice and say, Father, thank you. Danke zu sagen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. For he shall glorify me. For he shall receive of mine and shall show it unto you. People that have questions about Jesus Christ. Leute, die Fragen haben über Jesus Christus. You have questions about God. Oder eine Frage hast über Gott. He said, the Holy Spirit will show you. We reveal Christ to you. Der Heilige Geist wird dir Christus offenbaren. All things that the Father hath are mine. Therefore said I, that he shall take of mine and shall show it unto you. You see? Praise the Lord. Hallelujah. You know, Africa, let me say, they know this very well. In Afrika ist das. They know the spiritual power. What is called spiritual power? Ist geistliche Kraft etwas Bekanntes. You know, before people marry, bevor Leute heiraten, the parents will go to witch doctor. Gehen Eltern zu Satanisten. Or some will go to pastors. Oder andere gehen zu Pastoren. Some go to Afa. Afa is the witch doctor that Islam they have. They call theirs the witch doctor. Those that worship voodoo, they have their witch doctors. And those that go through Islam, Muhammad, what do you call him? Yeah, Muhammad. Is he no? Yeah. Muhammad. So they go. They have their witch doctor, which is called Afa. And this Afa, once the people have problem, they go to the Afa. The Muslim people, they go to Afa, and they now look at what they are going to do. If there is a solution, what to do, why is the problem here, why are things so difficult for me in the life, in my life, that there is no money, I want to marry, you know, I don't have a husband, or I don't have children. I want to check. Es gibt, also in Afrika oder Nigeria beispielsweise, gibt es Satanisten, die durch Natur und durch kulturelle und Vorfahren und andere Sachen halt zum Teufel gehen. Und es gibt Satanisten, die durch den Koran ihre Magie und ihre Kraft herziehen. Und diese Satanisten, die durch den Koran, die durch den Islam funktionieren und wirken, die nennt man Alpha. Alpha. Genau. Und wenn Leute wissen, dass ihre Kinder heiraten, gehen diese Eltern entweder halt zu den... they have any problem. Geben sie entweder problem, zu, especially with the evil dream, bad dream. To dream that is, they don't, they wish, this dream is not ordinary. They go to them and say, I want to know what it means. Selbst wenn es nur ein Traum ist, der ihnen Angst macht, oder wenn irgendeine wichtige Entscheidung bevorsteht, oder sie irgendwas any Wichtiges decision, haben, exactly. Gehen sie auch dahin, they want to travel. Um nochmal auch um zu verreisen. Distance. Gehen sie zu diesen Leuten, geben den Geld, damit die Leute ihnen helfen, die Zukunft zu sehen. You know, those people, they know what to do. Und diese Leute wissen, was zu tun ist. They go to the witch doctor. Sie gehen zu diesen Leuten. The Muslim, they go to Afar. And you know, the Christian, they go to pastor. Und Christen gehen beispielsweise zu Pastoren. In Christ's world, you go to the Holy Spirit. Aber im Königreich Gottes is somebody gehen wir that in it. Zum Heiligen Geist. It's no longer about pastor. Es geht nicht um Pastoren. No pastor should stand in between you and the Holy Spirit. Kein Pastor soll zwischen it's dir und dem Heiligen Geist stehen. Praise the Lord. Halleluja. The Christian go to the pastor. Christen gehen zum Pastor. Until they have problem, they don't even go to the pastor. Erst wenn sie Probleme haben, kommen sie zum Pastor. You see, and you know, they now they're for them, so they don't even go to church, but they believe they are Christian. Und die meisten von diesen Leuten gehen auch nicht mal selbst zur Kirche, aber sie glauben, dass sie Christen sind. Once they have problem, they go to the pastor. Haben gehen sie dann zum Pastor. And let tell the pastor about their problem too, so that bitten that problem pastor, will be solved. Das Problem zu lösen, für sie zu beten oder zu fasten und geben ihnen Geld dafür. But here Jesus is telling us how problem is to be solved. Aber hier sagt uns Jesus, wie Probleme gelöst it werden. It is through the power of the Holy Spirit. Nämlich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Amen. You have him. I du have ihn. Him. Und ich habe ihn auch. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. You know, God's children, they don't even know this. You know, some, you know, we are just there, just like that. Wir sind einfach da. We don't, we cannot go to Afar. Wir gehen nicht zu we cannot go to the witch doctor. Wir gehen nicht zu den Voodoo-Meister. You know, what people do, they go to the pastor. Und wir gehen dann halt zum Pastor, einige. Jesus is saying here, it is the Holy Spirit. Aber Jesus sagt, es ist der Heilige Geist, that you are to go to, zu dem wir gehen, that will reveal everything to you. Alles offenbaren wird. What is going to reveal might not be that very day. Und wenn es offenbart, ist die Lösung vielleicht nicht am gleichen Tag direkt da. He will reveal it. Aber er wird es offenbaren. I am a living witness for that. Und ich bin ein lebendiger Zeuge davon. Ich habe das schon oft erlebt, am eigenen Leib. Praise the Lord. Halleluja. Please back to Acts 1. Apostelgeschichte 1. Verse 7. And he said unto them, it is not for you to know the time or the season which the Father hath put in his own power. But you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. If you receive, if you have the Holy Ghost, you have power. Wenn du den Heiligen Geist hast, hast du Kraft. The Holy Ghost come with power. Der Heilige Geist kommt mit Kraft. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It come with boldness. Es kommt mit Mut. You know, boldness, that you are no longer afraid. Dass wir uns nicht mehr, amen, dass wir keine Angst mehr haben. And you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what Jesus said about the Holy Spirit. Wir sehen, was Jesus über den Heiligen Geist gesagt hat. He said, don't do anything. Wir sollen nichts tun. Until you have him. Bis ihr ihn empfangen habt. Amen. Amen. Until you have him. Also, ihr ihn habt, don't do anything. And that is why today, hear from him before you do things. Wir müssen von ihm hören, bevor wir Sachen tun. Hear from him. So many times we are so much in haste. Oft sind wir so in Eile. Amen. Amen. He will speak. Er wird sprechen. You know, he speaks always. Er spricht But the problem is that we don't hear always. Das Problem ist, dass wir nicht immer hören. We don't hear him always. Wir hören nicht immer. Amen. Amen. Amen. Sunday we talked about temptation. Am Sonntag haben wir über die Versuchung gesprochen. Amen. You know, a reminder again that we are in the fourth of that of the Holy Spirit and Jesus. Amen. Mm-hmm. He led Jesus into the wilderness to be tested. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geleitet, um versucht zu werden. You know, my daughter here asked question about temptation. Meine Tochter hat eine Frage gestellt über die Versuchung. That is in Matthew 6, verse 13. Matthäus 6, Vers 13. That said that Jesus said we are to pray that the Holy, that Jesus, that we will, that the Father will not lead us into temptation. Wie Jesus sagt, dass wir beten sollen, dass der Vater uns nicht in Versuchung führt. The Lord revealed a lot of things to me today. Und er hat mir sehr viel dazu offenbart. There are so many. Sehr viel, but we will not go there gesagt, today. Aber heute werden wir das on nicht durchgehen, sondern am Sonntag. Praise the Lord. Halleluja. Jesus did not tempt anybody. Jesus hat niemanden versucht. He knows people's hearts. Er kennt das Herz der Menschen. I don't know. Praise the Lord. Hallelujah. Persecution is not temptation. Verfolgung ist nicht Versuchung. There's a difference between persecution and temptation. Es gibt einen Unterschied zwischen Verfolgung und Versuchung. Love never tempt. Liebe versucht nicht. Amen. There is the natural temptation. Es gibt die natürliche Versuchung. There is God kind of temptation. Es gibt Gottes Versuchung. That's how he revealed it to me. Amen. Es offenbart. Praise the Lord. Hallelujah. On Sunday we go to different times. Amen. Persecution is Satan fighting you. Versuchung bedeutet, dass der Teufel dich bekämpft. Because you are opposite him. Weil wir seine Feinde sind. Amen. If you are opposite Satan, mein Feind ist von Satan will fight you. Wird er dich angreifen? 2 Timothy. Let us quickly go to 2 Timothy. 2 Timotheus. Praise the Lord. Hallelujah. 2 Timothy. 2 Timotheus. Learn to rejoice always. Lernt euch immer zu erfreuen. You know, once you are rejoicing and praising Jesus. Wenn ihr euch erfreut und Jesus preist. And praising Christ. Und Christus preist. I'm praising the true God. Den wahren Gott preist. Satan is confused. Der Teufel verwirrt. Amen. Amen. He said you have, the Lord said you have to learn to rejoice so always. Lernen, ihn immer zu feiern. Amen. Amen. Satan is confused. Der Teufel ist verwirrt. Because he knows that when people are rejoicing, weiß, something is happening. Wenn Leute sich freuen, dann passiert irgendwas. Second Timothy. 2 Timotheus. Timotheus 3, Vers 12. Who will help us to read? Vers 12. Und alle, die Gottes fürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Yea, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. If you live like Christ, wenn wir wie Christus people leben, will fight you. Wenn Leute uns bekämpfen. If you live like Jesus, wenn wir Jesus leben, if you have the mind of Christ, wenn wir die Gesinnung von Christus I'm not haben, talking about religious mind. Nicht die religiöse Gesinnung. It's not living like a religious mind. Nicht wie ein religiöser Mensch leben. If you are those that live than live godly in Christ Jesus. Also, it's not just living godly, nicht nur göttlich leben, but in Christ Jesus. In Christus Jesus. People live godly, Leute leben but not in Christ Jesus. Aber nicht in who understand Jesus. It? Amen. Amen. They live godly. The Muslim, they want, they live godly. But not in Christ Jesus. Sie leben göttlich, aber amen. Nicht in Christus Jesus. You see all these religious people, you know, Leute. They live God like the Mormon. You know, something, there's something that happened in America. 9 of them, they just burn them in the car to death. In America, just some days. You know, the Mormon. You know, they fight in Mexico. So, you know, it's like persecution. But if it is not in Christ Jesus, it's not Christ's persecution. It's not. Amen. There is the religious persecution. People are persecuting religious people today. Religiöse Menschen werden verfolgt. But you know, here he's talking about Christ. Aber hier geht's Christus. Praise the Lord. Halleluja. He said, I shall suffer persecution. Werden Verfolgung erleiden. And not temptation. Nicht Versuchung. Amen. Amen. If you live like Jesus, there will be problem. Wird's Probleme geben. If you speak like Jesus, wenn wir wie Jesus sprechen. If you live, you know, if you are after the truth, wenn du hinter der Wahrheit her willst, and just believe it, und an ihn glaubst, there will be problem. Wird's Probleme geben. You know, Jesus was after his father. Jesus war hinter seinem Vater her. And that's why he was in problem. Das hatte er Probleme. Amen. Amen. You know that he was always in problem. Er steckte immer. They were looking Schmerzen. For him to kill him. Sie wollten immer wieder töten. He said, my father and I, we are one. Weil er gesagt, dass sein Vater. If you say Jesus and you are one, sagst, people will fight you. Leute gegen mich sein. Praise the Lord. Hallelujah. You know, the life, you know, Jesus came to show us how to live. Jesus kam, um uns zu zeigen, wie wir leben sollen. He said, my father and I, we are one. Gesagt, mein Vater und ich, wir sind so ein. Also, he wants you to say, Christ and you are one. Ja, dass wir sagen können, Christus and not und two. Sind eins und nicht zwei. Praise the Lord. Halleluja. It is a great honor. Es ist eine große Ehre. For Satan to go after you. Wenn der Teufel gegen uns ist. For Satan to hate you. Wenn der Teufel uns hasst. To call you names. It is a great honor. Es ist eine Ehre. Praise the Lord. Halleluja. In Matthew 24, verse 9. Matthäus 24, Vers 9. Let me see if I can get it. Matthew 24, verse 9. He said, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and shall be hated of all nations for my name's sake. Praise the Lord. Amen. It's not because of religion, but for Christ's name's nicht sake. Wegen Religion, sondern Christus willen. Matthäus 24, Vers 9. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten, und ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In John 15, go to John 15. Johannes 15. From verse 18. If the world hates you, don't be surprised. Johannes 15. That's what Jesus is saying here. Vers 18. Jesus sagt, wenn die Welt euch hasst, seid nicht verwundert. You know that it hated me before it hated you. Du wisst, dass er mich vor euch gehasst hat. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hated you. Then in verse 20, he said, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. If they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent you. Praise the Lord. Hallelujah. Then in verse 22, he said, if I have not come and spoken unto them, they have not had sin. Why? You don't understand here. This very place. Versteht ihr diese Stelle? If I have not come to speak to them, they don't have sin. If I did not die for them, they don't have sin. Wäre ich für sie nicht gestorben, dann hätten sie keine Sünde. If I did not come, wäre ich nicht gekommen, dann haben sie keine Sünde. If I did not achieve victory for you, hätte ich den Sieg für euch nicht errungen, hättet ihr keine Sünde. You understand it? You know, you know, sin was. We inherited it. Wir haben die Sünde geerbt. Amen. Amen. So your lying, your stealing is not your fault. Unser Lügen, unser Stehlen ist nicht unsere what Schuld. What is your fault is that you don't believe Jesus. Aber das, was unsere Schuld ist, ist, dass wir an Jesus he nicht said, glauben. He said, if I have not come, you don't have sin. Wäre ich nicht gekommen, dann werdet ihr. If I did not come to pay for that sin, you don't have sin. Dann hättet ihr keine Sünde. But because if I pay. And I say, you believe me, so that payment will not belong to you. If you reject me, that is where you have fault. Wenn ihr mich verweigert, da liegt eure Schuld. Your stealing, your lying is not your fault. It is your inheritance. Dein Lügen und dein Stehlen ist nicht deine Schuld, es ist dein Erbe. Your fault is. Aber deine Schuld ist. What are you doing with Christ? Was tust du mit Jesus Christus? And that's why on that day God is not going to ask you about your stealing, your lying. Deswegen an dem Tag wird Jesus dich nicht über deine Sünden ausfragen, sondern darüber ausfragen, was hast du mit Jesus Christus getan? Amen. Amen. Because you know what it was inherited. Inheritance is what you did not work for. Ein Erbe ist etwas, was du dir nicht verdient hast. Es ist einfach da. It's passed from generation to generation. Von Generation zu Generation wurde es weitergegeben. It is the nature. After the fall, that became the nature of man. Nach dem Sündenfall wurde es zur Natur des Menschen zu sündigen. But we thank God for Jesus. Wir danken Gott für Jesus. That came, you know, that came to that we now see him. Dass wir ihn jetzt sehen. And once the light is on, darkness cannot penetrate. Und wenn das Licht an ist, kann die Dunkelheit nicht reinkommen. If you can see Jesus, you will not even remember to sin. To all those things, you will not even love them. Und wenn du Jesus siehst, wirst du die Sünde hassen. Praise the Lord. Halleluja. Again, it is a great honor for Satan to go after you. Es ist eine große Ehre, wenn der Teufel gegen dich ist. To call you names. To hate you. Und dich hasst. It means you are in the right direction. Das heißt, du bist auf der richtigen Spur. Jesus said, "Rejoice in persecution." Jesus hat gesagt, freut euch in der Verfolgung. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Rejoice in persecution. Freut euch in der Verfolgung. Understand what persecution is. Versteht, was Verfolgung bedeutet. If because of Jesus, money is not coming in. Wenn wegen Jesus kein Geld reinkommt und du Mangel hast an Geld, dann ist das Verfolgung um Jesus willen. Persecution is not only people fighting you. Verfolgung heißt nicht or Satan fighting you through people. Heißt nicht, dass Leute mit Fackeln und Mistgabeln hinter dir herrennen. It can be fighting your property. Es kann auch sein, dass Leute dein your things, your car, you know, everything is just we'll be fighting you. We want to steal from you. Oder dass it's part of persecution. Finanziell von dir gestohlen wird. Amen. Durch Rechnungen, unnötige Rechnungen, durch Sachen, die einfach passieren, geklaut werden. It's a pretty problem with you coming from different direction. Kommen einfach aus jeder Ecke. Amen. Amen. It is persecution. Das ist Verfolgung. Persecution that Paul was facing is different from what we are facing today. Die Verfolgung, die Paulus damals durchgemacht hat, ist anders als die wir heute durchmachen. He was always going from one prison to another. Er wurde von Gefängnis zu Gefängnis. Then we after circumcision. musste erleben und But today we have, you know, we are not in prison. We don't go from prison to prison. Aber wir gehen heute nicht von Gefängnis. But that does not mean there is no persecution for God's children today. Wir nicht verfolgt werden. Amen. You know, it's because we don't know that there are persecution. We never rejoice. Aber weil wir eben manchmal nicht erkennen, dass es Verfolgung um Christus willen ist, deswegen freuen wir uns in der Situation nicht. Amen. Go to Matthew 5. Praise the Lord. Hallelujah. You know, because you have to know, you know, where things are from one problem to another. And your focus is so much on the Lord. The more your focus is on the Lord, the more the problem is you from one corner to the other. Just remind yourself of persecution. Erinnere dich an die Verfolgung. Amen. And rejoice. Just like Jesus said. So wie Jesus es gesagt hat. Verse 10. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Matthäus 5, Vers 10. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihr ist das Reich der Himmel. You know, Satan fighting you. Der Teufel wird dich angreifen. Amen. Amen. Through things, through your exam, maybe you fail, maybe different things are happening. You know, he comes in different ways. Persecution comes in different ways. Verfolgung kommt in verschiedenen Formen. Amen. Amen. That you cannot even concentrate in your reading. It's part of persecution. Ist auch Teil der Verfolgung. It's Satan persecuting you. Ist der Teufel, der uns verfolgt. Amen. Amen. But you have to remind yourself that you already have victory. Dass wir den Sieg schon haben. Amen. Amen. That you know that it's a sign for you to know that you are in the right direction. Dass wir auf der richtigen Spur sind. Amen. Amen. He said, okay, if I help us to read verse 10. Vers 10. Matthäus 5, Vers 10. Glückselig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Praise the Lord. Hallelujah. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. That is for believing Christ. Weil sie an Christus geglaubt haben. Righteousness is believing Christ. Gerechtigkeit heißt an Christus zu glauben. You see, he said you are blessed. Sie sind gesegnet. Just like he said to Joseph, a prosperous man. Genauso wie jetzt Joseph gesagt hat, ein wohlhabender Mensch. See how to be blessed in this world. Das bedeutet Segen in seiner Welt. How to be blessed. Das Segen. It's not money. Nicht durch Geld. You see, through persecution, you durch are blessed. Verfolgung sind wir gesegnet. Daddy. Instead, you know, if you can remind yourself of this very place, in any persecution, you will rejoice that this is blessing. Praise the Lord. You know, when bills come and you cannot even pay, why? Because of the house of God. Amen. Because of the house of God. Amen. You cannot pay it. Why? He said, you know, because, you know, then what is Jesus? He said, you are blessed. Sie sind gesegnet. Amen. That will help you to rejoice. Es hilft uns zu freuen. Amen. And not be sad and complain. Und nicht traurig zu sein und zu beschweren. It is not. You cannot. You know, bills are coming. Why? It is. You were not even there for God. Du warst nicht mal dafür. You were not even there for Christ. Du warst nicht mal dafür. You were only there for yourself. Nur dafür dich selbst. Is somebody getting it? Okay. It's all about you. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for choosing Jesus, weil sie sich für Jesus entschieden haben, for obeying his voice, seiner Stimme gehorcht haben. Amen. For allow him to go through them. Also zugelassen haben, dass er durch sie geht. For there is the kingdom of heaven. Denn ihr ist das Königreich des Himmels. Blessed are you when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake, rejoice and be exceeding glad. For great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophet which were before you. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to first Peter. Amen. Let me see where we will go to. Amen. Go to 1 Peter 4. 1. Petrus 4. First Peter 4. The Lord is our strength. Amen. Amen. 1 Peter 4. 1. Petrus 4. From 11. 11. If any man speak, let him speak as the oracle of God. If any man minister, let him do it as of the ability which God giveth, that God in all things may be glorified through Jesus Christ, to whom be praise and dominion forever and ever. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. 1. Petrus 4, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Connect Christ to everything. Wir sollen Christus mit allem verbinden. Amen. Amen. You know, you may touch somebody that is sick. Wir berühren jemanden, der krank ist. And you are sick. Und stecken uns an. Don't see it as the world they see it. Aber the natural people they believe that when somebody is sick and they touch that person, that you will be sick. There are sicknesses and diseases that people can get to you as you have contact with them. Aber wir sollten nicht so glauben, wie die Menschen dieser Welt glauben, dass wenn wir kranke Menschen berühren, dass wir dann uns anstecken. You know, that is carnally minded. Das ist fleischlich gesinnt sein. Be of spirit minded, of Christ mind. Geistlich gesinnt. Amen. Amen. Things come to you because of persecution. Dinge kommen uns auf uns zu wegen der Verfolgung. And not because of a carnal mind. Und nicht wegen Fleischlichkeit. I don't know if somebody getting it. Don't see it. You know, they are going to see it because I was there, because I was in the hospital to visit somebody. That's why I get to, you know, that's the reason. Their reason is not our reason. Ihr Grund ist nicht unser Grund. Is somebody getting it? Amen. Amen. Amen. Beloved, take it not strange concerning the fiery trial, which is to try you, as though some strange thing happened unto you. But rejoice that they take you. They know, you know, your joy is the thermometer that you use to test your faith. Mit eurer Freude könnt ihr euren Glauben messen. Do you know how you know you are believing? Wie wisst ihr mir, dass wir glauben? When you rejoice. Wenn wir uns freuen. When you are rejoicing. Wenn wir in seiner Freude sind. Amen. Amen. If you are sad in persecution, wenn wir traurig sind in der Verfolgung, dann glauben wir nicht. Amen. Amen. And how are you going to rejoice? Wie werden wir uns freuen können? He said, blessed are you that are being persecuted. You will see it as a blessing and not as a problem. Und nicht als Problem. Is somebody getting it? You see it as a blessing. Wir sehen das, was kommt, you know, when Joseph was so, you know, it was as if it was a problem. Es sah aus, ob es ein Problem war. But it was a blessing. Aber es war ein Segen. Is somebody getting it? It was as if it was a, you know, if nothing is working for you, it's a blessing. For Christ's sake. Um Christus willen. Amen. Amen. If nothing is working, wenn nichts funktioniert, everybody, they are going up, you are coming down. Und it's persecution. Just don't see it as people see, as they see it. Their life and your life, they are two different lives. Aber wir können unsere Leben mit ihren Leben nicht vergleichen, weil sie nicht gleich sind. Are going to church. Auch wenn sie zur Kirche gehen. Amen. It is your relationship with your father. Das ist deine Beziehung mit deinem Vater. And not your relationship with them. Und nicht deine Beziehung. Or their relationship with your father. Oder ihre Beziehung mit ihrem Vater. Amen. You are different. Du bist anders. Praise the Lord. Halleluja. If nothing is working, praise him. Nichts funktioniert, ihn trotzdem preisen. Amen. Amen. Nothing was working for Joseph. Nichts hat für Josef funktioniert. You know, from a slave to prison. Vom Sklaven zum. Amen. Nothing working. Nichts hat funktioniert. But that does not mean Christ is not dead. Aber es heißt nicht, dass Christus nicht da ist. That does not mean you are not a child of God. Dass du kein Kind Gottes bist. We love you. You don't even know how much you love me. Wir wissen gar nicht, wie sehr uns liebt. Oh, Daddy, thank you. You don't know. If you really know, you will never be worried. You will never. You go and read my Matthew 18, your homework. Amen. Matthew 18. Go and read it. Amen. From 1 to the end. And see, look at what Jesus called you. He said, for somebody to offend you, it's better for that person to kill him or herself. In Matthäus 18 steht, dass es ist besser, sich ein Mensch umbringt, als dass er ein Kind Gottes zur Sünde verleitet. Amen. He says, it's better for that person to die. Es ist besser, als diese Person than to offend you. Als dich zur Sünde zu verleiten. Oh, ye of little faith. Die Kleingläubigen. Believe him. Wir müssen ihm glauben. Stop looking at the time. Stop looking at your age. Stop looking at people. Alter, stop comparing yourself. You are not in any competition. Wir sind in keinem Wettbewerb. Amen. Daddy, thank you. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. It's a very joyous. It's as much as you are partaker of Christ's suffering. You know, you are partaker of his suffering by believing him. That is how you suffer for him. Amen. How do you suffer for Christ? It's by believing him. All those who believe him will suffer persecution. Glauben werden Verfolgung erleben. All those who choose him, die sich für ihn entscheiden, will suffer persecution. He said, rejoice because you are suffering. You are suffering. You're okay. He said, because you are partaker of Christ's suffering. Amen. Amen. That it should be a joy for you. Das sollte Freude sein. Amen. You know, is it not the disciple? You know, they were flogged. Die Jünger wurden ausgepeitscht. They were flogged. Sie wurden ausgepeitscht. You see, and they left there rejoicing that they suffer for Christ. Und sie sind da weggegangen und gefreut, dass sie für Christus leiden durften. Praise the Lord. Amen. Amen. But rejoicing as much as you are partaker of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, you may be glad also with exceeding joy. If you be reproached for the name of Christ, happy are you. Do you see that? Happy are you. For the spirit of glory and of God rested upon you. Praise the Lord. Amen. You know, when nothing is working, you are waiting, you are waiting, you are waiting. Wenn ich funktioniert und ihr wartet und wartet und it's wartet. Your waiting period is part of persecution. Und diese Zeit des Wartens ist auch eine Art von Verfolgung. You know, do you know the persecution that is there? Diese when people are looking at you, they might even be laughing at you. Leute schauen dich an und lachen. You know, they laugh at you. Lach nicht an. Amen. They make fun of you. You know, sometimes they can even say to you from there, sometimes you are not there, they are making fun of you. Machen sie sich lustig über dich vor deiner Nase. He said, the spirit of glory and of God rested upon you. On their part, he is evil spoken of, but on your part, he is glorified. God's children are rejoicing that you are able to stand. Dass sie in der Lage seid, stand. Amen. But they are saved. All those people, you know, that never believe Christ. Aber die Ungläubigen, die an Christus nicht glauben. they will be speaking evil. Sie sprechen böse. About you, about your relationship with your father. So always call God. Just look at her life. Or look at his life. Every time Christ, every time Jesus. Look at, just look at. dass diese, es anscheinend immer um Jesus geht, aber das anscheinend in unserem Leben gar keine Veränderung bringt oder uns nichts God bringt. Children, they are rejoicing with you. Aber Kinder Gottes freuen sich mit dir, dass du dran bleibst. Then in verse 15, but let none of you suffer as a murderer or as a thief. Do you see it there? Amen. 15. Keiner von euch soll daher als Mörder oder Dieb oder Übeltäter leiden. Or as evildoer. Or as a busybody in other men's matter. Amen. Oder sich in fremde Dinge einmischt. Let it be for Christ's sake. Um Christus willen. Amen. Wenn wir deswegen leiden und nicht, weil wir leiden, weil wir kriminell werden oder weil wir gottlose Sachen machen. You know, bills are coming. Why? Because you keep on blessing the house of God. Wenn, you cannot even pay your bills any longer. Kannst, weil du das aus Gottes segnest. Amen. It is not because you keep on buying shoes. Keep on buying. It's all about you. Aber nicht using the money for yourself and not, you don't even remember God. Aber nicht, weil du das Geld ausgibst für deine Schuhe und für deine Klamotten und dann auf einmal kein Geld hast, um in der Gemeinde zu geben. Das hat nichts mit Verfolgung zu tun. Then you call it persecution. It's not persecution. That is not Christ persecution. Das ist nicht die Verfolgung von Christus. Amen. Mm-hmm. Praise the Lord. Halleluja. And it is not a blessing. Das ist auch kein Segen. It is a curse on you. Das ist ein Fluch, der dann Amen. Auf dir liegt. He said, thou shalt remember the Lord your God, for he is the one that gave you power to get that wealth. Wir sollen uns auch an den Herrn erinnern, denn er hat uns diese Kraft gegeben, um diesen Reichtum überhaupt zu bekommen. Praise the Lord. Halleluja. Is it in Deuteronomy? Who can help us? I need your help, Shat. Deuteronomy. He gave us power to get wealth. Thank you, God. Er gab uns Kraft, um Reichtum zu erlangen. I'm there. That is 18. Thank you, Shat. 5. Mose. That's Deuteronomy 8. 5. Mose 8. Verse 17 and 18. And thou say in your heart, my power and the might of mine, my hand hath gotten me this wealth. You know, the money you have. Das Geld, das wir haben. You know, in my power and my might have given it to me. I work for it. Wenn wir daran glauben, dass unsere Kraft und unsere Macht uns dieses Geld gegeben hat, das ist der Anfang vom Ende. Then he said in verse 18, but thou shalt remember the Lord your God, for it is he that giveth thee power to get wealth, that he may establish his covenant, which he sware unto your father, as it is this day. 5. Mose 8, Vers 17. Und damit du nicht in deinem Herzen sagst, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Reichtum verschafft, so gedenke doch an den Herrn, deinen Gott. Denn er ist es, der dir die Kraft gibt, solchen Reichtum zu erwerben, damit er seinen Bund aufrecht hält, den er deinen Vätern geschworen hat, wie es heute geschieht. How do you remember the Lord? Wie erinnern wir uns an den Herrn? By believing him. Indem wir an ihn glauben. And blessing his house. Und sein Haus segnen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Back to 1 Peter 4. 1. Petrus 4. Verse 16. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. 1. Petrus 4:16. As a Christian, remember what Christian means. Wenn er aber als Christ leidet, so soll er sich nicht schämen, sondern er soll Gott verherrlichen in dieser Sache. Christian means the fruit. Christ, da geht es um die Frucht. Christian, you see, it means the fruit. Es geht um die Frucht. Christ is the root. Aber Christus ist We are die Wurzel. After the root. Uns geht es not um die Wurzel und nicht um die Frucht. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If any man suffer as Christian, let him not be ashamed. Amen. Amen. If your fruit, if the fruit, for example, the fruit you cannot pay your bills. Amen. Die Frucht beispielsweise, dass du deiner Rechnung nicht zahlen kannst. Amen. He said, don't be ashamed of it. Du sollst dafür nicht schämen. Is somebody getting it? Don't be ashamed of it. Schäme dich dafür nicht. If you suffer as a Christian, you see, the Christian is a fruit. The fruit are not, it's talking about the fruit. You say amen? The root is Christ. Die Wurzel ist Christus. Und let him not be ashamed, but let him glorify God on this behalf. Rejoice in the Lord. Erfreut euch im Herrn. Amen. That is how to be in faith. So sind wir im Glauben. And how, that is how to have victory. Und so haben wir den Sieg. Amen. Amen. For the time is come that judgment must begin at the house of God. And if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? And if the righteous scarcely be saved, where shall the ungodly and the sinners appear? You know, he had talked about three things in verse 18. Hier geht's um drei Sachen. He said, if the righteous scarcely be saved. You know, Paul said, if he's not careful, you know, he's talking about, he said, if the righteous is scarcely to be saved, wenn der it's the same thing. Nur mit Not gerettet wird. Amen. Knapp gerettet talking wird. About the same thing. Es geht um das Fleisch hier. Amen. Amen. You can preach the gospel and not even make heaven on that day. Du kannst das Evangelium predigen und trotzdem die Hölle gehen. You know, Jesus said, he said on that day, we said, get away, you workers of iniquity. Weil Jesus gesagt, er wird am Ende den Leuten sagen, weicht von mir, ihr Übeltäter. Amen. Ich kenne euch nicht. It is not who starts. Es geht nicht um die Leute, die it anfangen. It is not the beginning. Es geht nicht um den Anfang. It is to continue. Es geht darum, dass wir weitermachen. And to be able to end with Christ. Und es auch in der Lage und auch in der Lage ist, es mit Christus zu Ende zu bringen. He said, the first shall be the last, and the last shall be the first. Die Bibel sagt, die Ersten werden die Letzten, dann die Letzten die Ersten. You know how many first are now last. Wisst ihr, wie viele Ersten jetzt Letzten? There are so many. Viele davon. Amen. You know. They are just living the past glory. Aber sie leben in der vergangenen Herrlichkeit. Salvation is every day. Aber Errettung ist jeden Tag. Salvation is today. Are you still saved? Rettung ist jeden Tag. Are you have still have a relationship with him? Wie wir heute erreichen. This is still your father. It can be your father yesterday. See, you're still your father today. Gestern war er dein Vater. Will it be your father tomorrow? Morgen. Salvation is not past tense. It's present tense. Es ist nicht Vergangenheit, sondern in der Gegenwart. Praise the Lord. Halleluja. He said, if the righteous scarcely be saved, we are sure the ungodly. Ungodly are those without Christ. Amen. Die Menschen sind die ohne Christen, die ohne Christus. Ungodly, you know, some are born again. Einige sind wiedergeboren. But they don't know the truth. Aber kennen die Wahrheit nicht. To live like Christ. Um wie Christus zu to live the life Christ wants them Leben to live. Führen, was Christus für sie you hat. See, they are ungodly. Sie sind gottlos. And the sinners, here he said, and the sinners. Und die Sünder. The sinners are those that are not born sind again. Sind die nicht wiedergeboren sind. Is somebody getting it? Two, can you help us to read verse 19? Vers 19. Daher sollen auch die, welche nach dem Willen Gottes leiden, ihre Seelen ihm als dem treuen Schöpfer anvertrauen und dabei das Gute tun. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Okay. Praise the Lord. Halleluja. If you allow your mind to be full of Christ, just like Jesus' mind was full of his Father, so wie die Gedanken von Jesus voll von seinem Vater waren, you will be persecuted. Dann werden wir Verfolgung erleiden. People will laugh at you. Leute werden dich auslachen. They will make fun of you. Sie würden dich lustig machen. Praise the Lord. Halleluja. And they will even want to fight you. Und sie werden dich sogar bekämpfen wollen. Under grace you are protected. Unter der Gnade sind wir in seinem but Schutz. Under law you aber are naked. Sind wir nackt. Amen. That's Luke 21, verse 8 to 19. Ausgeliefert. Praise the Lord. Hallelujah. We close with these two places. Amen. Let's go to Luke 21. Lukas 21. Praise the Lord. Hallelujah. Lukas 21, Vers 8. And he said, take heed that you be not deceived. For many shall come in my name, saying, I am Christ. And the time draweth nigh. Go ye not therefore after them. Da sprach er, Lukas 21, 8, da sprach er, habt Acht, dass ihr nicht verführt werdet, denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es. Und die Zeit ist nahe, lauft ihnen nun nicht nach. Vers 9. But when you shall hear of wars and commotions, be not terrified. For these things must first come to pass, but the end is not by and by. Verse 10. Then said he unto them, nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And great earthquake shall be in diverse places, and famine and pestilences, and fearful sights, and great signs shall there be from heaven. But before all this, they shall lay their hands on you, and persecute you, deliver you up to the synagogue and into prisons, being brought before kings and rulers for my name's sake. And it shall turn to you for a testimony. Settle it, therefore, in your heart not to meditate before what you shall answer. Amen. Amen. For I will give you a mouth and wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay or resist. Praise the Lord. Hallelujah. And you shall be betrayed both by parents and brethren and kinsfolk and friends, and some of you shall they cause to be put to death. And you shall be hated of all men for my name's sake. Praise the Lord. Hallelujah. But there shall not an hair of your head perish. No hair of yours shall perish. Kein Haar von euch wird verloren gehen. In your patience possess you, your souls. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. In Matthew 10, from verse 16. Matthäus 10, Vers 16. Matthew 10, from verse 16. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. He sent us forth as sheep in the midst of wolves. Be ye therefore wise as serpent and harmless as dove. But beware of men, for they will deliver you up to the council, and they shall scourge you in the synagogue, and you shall be brought before governors and kings for my name's sake, for a testimony against them and the Gentiles. But when they deliver you up, take no thought how. You see, he said, against them and against the Gentiles. Them are those under the law. Doesn't he unter dem Gesetz sind? The Gentiles are those that are not saved. Also ihnen, amen? You see? Sind die Leute, die im Gesetz two people sind, there. Die Heiden sind die nicht errettet two sind. Set of people, amen? But when they deliver you, take no thought how or what you shall speak, For it shall be given you in that same hour what you shall speak. For it is not you that speak, but the Spirit of your Father which speaketh in you. That is the Holy Spirit. Amen? Amen. Praise the Lord. Amen. I don't understand this time. Let's see. Praise the Lord. Amen. Is it correct? Okay. Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Please also read Isaiah 53. Lies bitte auch Jesaja 53. You know, Matthew 18 from 1 to the end. Matthäus 18 von 1 bis Ende und Jesaja 1 to the end. Amen. 53. God forsook Jesus. Amen. Da wo Gott Jesus verlassen hat. Amen. He forsook Jesus so that he will not forsake us. Er hat Jesus verlassen, damit er uns nicht verlässt. Praise the Lord. Hallelujah. We will continue from there on Sunday.